habe alles versucht, wirklich alles, was in meiner Macht stand. Ich habe viel unternommen, doch es ist mir nicht gelungen. Warum frage ich mich jede Minute mehr, ob das hier noch einen Sinn macht? Warum fällt mir das hier alles unendlich schwer? Aufgeben ist nicht angebracht. Das Blatt wird sich wenden, keine Zeit mehr verschwenden. Ich will mein Leben retten, doch das geht nur durch dich. Alles kann sich ändern und nichts bleibt bestehen. Diese Welt wird vergehen, doch die Liebe bleibt. Die Worte werden enden, keine Zeit mehr verschwenden. Ich will mein Leben retten, doch das geht nur durch ihn. Alles wird sich ändern und nichts bleibt bestehen. Diese Welt wird vergehen, doch die Liebe bleibt. Geht mir genauso wie dir. Ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ich teile deine Ansicht, doch ich finde die Lösung auch nicht. Warum frage ich mich jede Minute mehr, ob das hier noch einen Sinn macht? Warum fällt mir das alles so unendlich schwer? Aufgeben ist nicht angebracht. Das Blatt wird sich wenden, keine Zeit mehr verschwenden.